Schaumbad. Hallo Peter. Hallo Jean-Paul Hallo. Prüm. Hallo liebe Zuhörer. Müssen wir jetzt gar nicht klatschen? Nee, wir müssen jetzt gar nicht klatschen. Das ist eine Spezialfolge. Okay. Ja, dann herzlich willkommen im Schaumbad. Wir machen heute mal wieder Schaumbad. Was gibt es so bei dir Neues? Also ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht und fühle mich nicht so zu dir verbunden wie sonst, weil wir tatsächlich mal eine Folge machen, wo wir uns nicht wirklich sehen, sondern nur vor unseren jeweiligen PCs sitzen. Ja, ja. Ich kann die ganze Zeit diese Wellen beobachten. Ja, wir sitzen heute nicht in einem Raum wie sonst. Ja. Und heute, das ist tatsächlich mal die erste Folge mit Hose. Für mich. Die erste Folge mit Hose, ja. Ich habe mich auch jetzt alleine in die Wanne gesetzt. Das war mir jetzt eigentlich, ja, dann auch zu... Genau, also ich sitze am Schreibtisch und trage eine Hose, eine Jeans mit Gürtel und allem. Ja, ich sitze auch im Freizeitzimmer meiner Villa. Oh, nicht schlecht. In welchem Flügel? West oder Ost? Ich habe die jetzt neu ausrichten lassen wegen Feng Shui. Deswegen weiß ich nicht ganz genau. Also die wurde noch gedreht auf dem Fundament. Du hast das, Magnetfeld der Erde für dich ausrichten lassen, Feng Shui-mäßig. Nein, ich habe meine Villa einfach drehen lassen wegen Feng Shui, damit die in eine andere Richtung steht. Aber das hat alles mein Feng Shui-Berater gemacht. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie die jetzt wirklich steht. Okay, das wäre doch mal was, wenn du so mächtig werden auf der Welt, dass du dann neu entscheiden kannst, dass sich Nord, Süd, Ost, West einfach mal ändert. Einfach mal umbenennen. Oder wie? In Horst, Jörg, Jürgen und Ralf. Ralf. Horst finde ich auch sehr schön als Ost. Also es hat so den gleichen Klang, phonetischen Klang. Aber ich fahre mal in Horsten. Weißt du, ich fahre mal in den Horst. Ich fahre in den Horst, ja. Im Osten sind ja auch noch viel, viel mehr Störche als im Westen. Störche. Störche. Störche. Ja, dieser Vogel. Ah, ja, ja. Der aussieht wie eine Möwe mit langen Beinen. Blöd wäre halt, ist halt, wenn eins Jörg und eins Jürgen heißt, dann hast du halt zwei Js. Stimmt, ja. Da muss man an die Windrose denken, sozusagen. Ja, dann gibt es Jü und Jö als Abkürzung. Ja, das ist doch wieder okay. Ja. Finde ich gut. Gut, dann, das ist unser, jetzt haben wir endlich mal ein Ziel im Leben. So mächtig werden, wir das umbenennen können. Du, wollen wir uns eigentlich heute vornehmen für die Folge, wenn wir die schon aus unbekannten Gründen mal nicht persönlich in einem Raum aufnehmen, dass wir den Grund gar nicht nennen, weil der wird ja in jedem anderen Podcast genannt, aber wir nennen das eine Wort, weil jetzt gerade überall existiert, nennen wir einfach in dieser Folge überhaupt nicht. Ja, das ist absolut geheim, warum wir heute nicht in einem Raum sind. Okay, ja gut, dann behalten wir das auch geheim. Wir haben Anweisungen von ganz oben gekriegt, von wirklich genau, ganz weit oben. Wir dürfen nicht drüber reden. Dann lassen wir das einfach aus. Die Bundesregierung hat uns darum gebeten. Ja, genau. Weil wir sind ja der Garant für die gute Laune, deswegen lassen wir dieses Wort einfach weg. Aber deswegen sitzen wir nicht zusammen. Ja, und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich. Und tragen Hosen. Ja, ich freue mich auf die Verschwörungstheorien, warum wir zwei heute nicht in einem Raum sitzen, sondern jeweils in unseren Villen. Ja, da bin ich gespannt drauf, auf was für Ideen die Leute kommen. Ja, ich bin auch total gespannt. Du, ich habe eben drüber nachgedacht, als du gesagt hast, so weit muss man mal kommen, um die Windrichtung, die Himmelsrichtung zu ändern, die Namen. Aber da habe ich dran gedacht, stell mal vor, du wärst so mächtig und könntest jedes Gebäude der Welt nehmen einfach. Oder wäre dann deins. Du könntest dir einfach aussuchen. Welches Gebäude würdest du nehmen? Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Du könntest ein Gebäude einfach aussuchen. Weiß ich nicht. Nimmt man da irgendwas Cooles oder irgendwas Großes? Ich würde vielleicht so ein Stadion nehmen. Ein Stadion? Ja, in Pyongyang, dieses Stadion in Nordkorea. Das würde ich, glaube ich, nehmen. Okay. Ja, also in der Lounge könnte man dann ja wohnen und so weiter. Ja. Ich glaube, ich wäre bescheidener. Ja. Tatsächlich. Ich hätte gern den Kanzlerbungalow. Oh, in Bonn. Der in Bonn, ja. Ja, ja. Oh, das ist eine gute Wahl. Gibt's den noch? Und ich glaube, der existiert noch. Wahrscheinlich ist der privat verkauft worden. Aber ich musste da nämlich letzt dran denken, weil ich habe tatsächlich im Supermarkt sah der Würsing sehr lecker aus. Ah ja, da denke ich auch immer an diesen Kanzler-Bungalow, immer wenn ich Würsing sehe. Nee, aber während des Würsings kochen, also währenddem ich die Würsingsuppe gemacht habe, da hat es so nach alter BRD gerochen. Weißt du, da hat es so wie in den Ach 50ern so, gerochen, ja. wo man noch so ein Sonntagssüppchen gemacht hat. Und gerade Würsing hat so einen alten Geruch. Und da habe ich mir einfach vorgestellt, so hat bestimmt der Kanzlerbungalow zu Helmut Kohls Zeiten gerochen. Ja, wahrscheinlich. Aber Also hat Helmut, ich glaube, einfach. Helmut Kohl hat da drin gar nicht gewohnt. Hat Helmut Kohl nicht da drin Nee, gewohnt? nee, es gab, also ein paar haben da drin gewohnt, aber Kohl glaube ich nicht. Okay. Ja, dann ist meine ganze These hin. Ja, Dann hat aber es so. hier, Willy Brandt hat da drin gewohnt. Ja, der hat wahrscheinlich auch eine schöne Würsingsuppe sich mal kochen Ja, lassen. hier und Schmidt Ja. und wie sie alle heißen. Loki, also ich glaube, Brandt und Schmidt waren noch so Typen, genauso wie Adenauer, die haben nie selbst gekocht in ihrem ganzen Leben. Obwohl Kohl auch nicht. Ja, Kohl. Schröder auch nicht. Nee. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Kanzler, der selbst gekocht hat. Vielleicht eine Ein Kanzlerin. Kanzler. Ich glaube sogar, auch Angela Merkel ist kein Typ. Keine Type für Kochen. So. Ja, wahrscheinlich nicht. Kannst du dir vorstellen, dass Angela sonntags sich denkt, auch heute mache ich mal ein schönes Gemüsesüppchen für Joachim und mich? Ja, mit so einer Bundesschürze. Damit offiziell. Offiziell ja, mit so einem Adler. Meine Großmutter, die hatte früher tatsächlich so, Eine nee, Bundes-Teekanne Bundesschürze. und zwei Tassen mit Okay. irgendwie dem Logo der Bundesrepublik Deutschland drauf. Und als Kinder hat sie uns natürlich erzählt, da kommt ab und zu Helmut Kohl vorbei. Früher ist Konrad vorbeigekommen, ab und zu zum Tee trinken. Und dann nimmt sie dann immer Ach. die Kanne. Als Kinder haben wir das natürlich geglaubt. Ja, die Bundeskanne Die sozusagen. Bundeskanne, genau. Daher kommt das Wort Kanzler wahrscheinlich. Ja, genau. Meine Oma konnte auch zaubern übrigens. Die hat manchmal Sachen herbeigezaubert. Ich habe es natürlich geglaubt und das dann überall rum erzählt. Was hat sie Ach hergezaubert so, zum Beispiel? Gummibärchen und so ein Scheiß. Aber Ach man so, glaubt okay. den Scheiß einfach. Also, so mit. Letzte Woche war ich da. Da hat Ja. sie mir Gummibärchen gezaubert. Ich glaube, die kann wirklich zaubern. Da habe ich es in der Schule überall rum erzählt. Ach, du hattest gestern noch Schule. Letzte Ja, Woche noch ich gehe jetzt wieder in Schule. die Schule. Ja. Ach, cool. Ja. Und du hast noch Schule irgendwie. Bei mir ist der Unterricht ausgefallen. Ja? Ja, Ach, ich weiß nicht deshalb ist keiner warum. da. Ich bin immer allein im Ja. Gebäude. Ach, cool. Aber allein in der Sporthalle ist ja auch so ein Jugendtraum eigentlich. Ja, Oder so ein stimmt. Oh, Kindertraum. stimmt. Das ist Wo jetzt voll die du gute Idee. Die ganzen, wie heißen diese Riesenmatten? Die haben doch so einen speziellen Namen, weißt du, diese Bodenmatten? blauen großen Matten. Ja, die Diese heißen, fetten blauen. genau, Ja, oh. und die irgendwie aufbauen, dann Trampolin vom Basketballkorb und so weiter und so fort. Da kann man sich ja richtig Ja, das ist der austoben. Traum. Wir sind früher Ja. immer, wenn Sportunterricht war, haben uns schon früher in die Sporthalle reingeschlichen und sind dann in diesen Geräteraum und haben Quatsch gemacht. Und einmal hat unser Sportlehrer das geblickt und uns dann da eingeschlossen in dem Raum. Eine ganze Okay. Doppelstunde Sport waren wir da einfach gefangen drin. Hat nichts gesagt, er kam, hat einfach nur gemerkt, wir sind da rein, ist zur Tür gegangen, hat zugeschlossen und nichts gesagt. Und dann war es einfach, wir waren einfach 90 Minuten gefangen. Das ist eigentlich so eine schöne 50er-Jahre-Pädagogik im Ja. Prinzip. Oh Gott, der Typ war auch so, ja, so 50er-Jahre-Style-Lehrer. So einen Sportlehrer hatten wir nämlich auch. Der hat tatsächlich immer sehr viel Pfeife geraucht und sein meist angebotenes Spiel war Raufball. Ich glaube, da haben wir Raufball. sogar drüber schon mal geredet. Raufball. Raufball. Nee, Also, ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. nee. Also, da wurden einfach so zwei von diesen Kästen, also von diesen Holzkästen, diese kleinen Sprunghöcker in beide Seiten der Halle und dann ein Gymnastikball. Und die Regeln des Raufballs waren einfach, der Ball muss hinten in diese Kisten rein. Okay. Zwei Teams und keine Regeln. Ah, okay. Und das hat auch immer zu Schürfwunden, Ja. Also ein Kratzwunden und mehreren Verletzungen. bisschen American Football-mäßig, Rugby-mäßig. Ja, nur noch Nur weniger ohne Regeln, weil es Regeln, gab ja. einfach keine Regeln. Gab auch mal einen Armbruch, soweit ich mich erinnern kann. Ja, das klingt sehr nach Tatsächlich. Armbruch. Ja. Ja, darf man heute wahrscheinlich alles nicht mehr machen. Raufball. Raufball. Ich glaube, Raufball ist Wahrscheinlich, verboten. ja. Seit dem Vorfall in Prüm. Mit dem gebrochenen Arm von Sepp oder Jupp, wie die Leute in der Eifel halt so heißen. Jupp, eigentlich alle nur Jupp. Jupp. Jupp oder Pitter. Peter? Pitta. Ist das so ein In der Eifel würdest du Pitta Pitta? heißen. Ist das so ein typischer Eifelname? Pitta. Ja, aus Peter wird Pitta. Aus Josef wird Jupp, aus Peter wird Pitta. Okay. Ja. Ja, Pitta. hast du sonst noch was erlebt eigentlich? Ja, komischerweise relativ wenig. Ich habe irgendwie so Cocooning betrieben. Fand das auch ganz angenehm. Okay. Aber so wirklich richtig erlebt habe ich tatsächlich Ja, wenig, ist wenig los. Es ist muss ich ehrlich typisch sagen. für März. Das ist einfach diese. Ja, weißt du, das ist ja nochmal ein letztes Luftholen vor dem Frühling. Ist der März ja immer so ein bisschen träge. Deswegen, Ja, ich ja. esse viel Bernd and Jerry's in letzter Zeit. Bernd and Bernd and Jerry's. Jerry's, ja. Das ist so mein Hobby gerade. Und Okay, man trinkt cool. unglaublich viel, also in letzter Zeit. Und Ich eher wenig. Ich bin ich ja rede nicht. jetzt nicht von Alkohol, sondern allgemein Ach so. Getränke. Den ganzen Tag habe ich irgendein Getränk bei mir und muss wirklich alle 3, 4 Minuten aufs Klo. Stimmt, so wenn ich meinem normalen Alltag hinterher gehe, der jetzt irgendwie komischerweise sich eher hier zu Hause abspielt, Ja. da trinke ich tatsächlich auch weniger als jetzt hier. Dafür trinke ich aber weniger Kaffee. Also es gibt auch Vorteile. Ja, ich trinke, also, Muss man mal so ja, ich sehen. mache den ganzen Tag nichts anderes. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Bier, Bier, Bier. Bett, Bett, Bett. Ja, du bist eigentlich der Pitta, der Homer Simpson des Stuttgarter Ja, Westens. total, Ja. Du, ich habe noch eine richtig, richtig schlechte Nachricht. oh, jetzt. Tatsächlich, die ist mir letzte Woche irgendwie oder vor 2 Wochen begegnet, habe ich mir sofort notiert. Jetzt bin ich Wir haben uns gespannt. doch immer gerne mit Ingo Zamperoni im Vapiano getroffen. Ja. Vapiano hat Insolvenz Habe ich angemeldet auch und ist gehört. pleite. Ja. Jetzt müssen wir uns ein anderes, cooles, gutes Restaurant suchen, wo jeder in einer anderen Ecke sein Essen holen kann und die Getränke nochmal irgendwo anders und alles wird auf eine Karte geladen. Und dann muss man sich einen Sitzplatz suchen und der eine hat sein Essen schon kalt und der andere ist halt noch warm und hygienisch wurden die nicht so geil hergestellt. Wohl, habe ich mal gehört. Aber Und da brauchen wir jetzt ein neues Restaurant für. ja, was ich vermissen werde, sind halt diese Kräutertöpfchen, die auf dem Tisch standen. Da standen Kräutertöpfchen, Ich ich war war, glaube ich, tatsächlich. einmal in meinem Leben in Vapiano und da stand dann so Okay. ein, also an dem Tisch, an dem ich saß, meine Begleitung war schon satt und fertig. Ich habe noch auf meine Nudeln gewartet. Ja. Da waren so Töpfchen, also mit Petersilie und Basilikum und. Das fand ich ganz gut. So getrocknet oder so Nee, ganz so frisch? Töpfchen, wie im, also diese im Supermarkt für 1,95. Ach so, in Erde In sogar. Erde, Boah. Und da konnte man sich dann einfach abreißen. ja. Oder wie? Ja. Kostenloser Basilikum. Nee, das wurde dann natürlich auf der Karte pro Blatt 6,95. Da wurde dann sofort auf die Karte gebucht, sobald du den Strauß anfasst. Ja, genau, so wie so eine Minibar in Las Vegas, die mit diesen Sensoren. Ich war noch nie in Ich Vegas. auch Ich bin nicht, jetzt so aber ein so stelle ich Lebemann mir wie das du. vor. Ach so, ja. Also da sind so Sensoren unter dem unter den Flaschen in der Minibar. Und wenn du es rausnimmst, dann schlägt der Sensor halt an, dass du das genommen hast. Und wenn du es dann austauscht anscheinend, also wenn du es kurz rausnimmst und dann, um Ja. was Privates reinzustellen oder umbaust oder wie auch immer, dann wird es dir trotzdem berechnet. Okay. Also passt auf, Leute. Wenn ihr jetzt gerade in Vegas seid, Genau, also dann passt wirklich passt auf. auf. Deswegen sind wir Service-Podcast Nummer 1 in Ja. Deutschland. Weil so Vegas-Tipps, wo kriegst du die sonst noch? Ja, ich meine, die meisten unserer Hörer sind ja, also wenn man die Zugriffszahlen sich mal anguckt, viel Nevada. Ja, genau. Nevada schlägt echt Also aus. so. Und Nevada hat ja nur eine Stadt eigentlich. Ja. Also vielleicht sind es auch uns, meine ganzen Homeboys aus Reno. Aber wahrscheinlich viele auch aus Las Vegas. Ist Reno noch Nevada? Reno ist die Ich kenne mich. Hauptstadt von Nevada. Ach, Glaube ich, okay. keine Ahnung. Aber Reno ist auf jeden Fall Nevada. Okay. Ja, sonst wäre jetzt verrückt, wenn dieser Wüstenstaat jetzt noch eine dritte Stadt hätte, die groß ist und dann Hauptstadt ist. Ja, nee, das sind ja nie die Hauptstädte. Die großen Städte. Stimmt. Kleine Fun-Frage zwischendurch, Quizduell zwischendurch. Was ist die Hauptstadt von New York? Von dem Staat? Nee, von der Stadt. New Jersey. Gute Antwort. Ja, akzeptiere ich. Ich akzeptiere die lustigere Antwort. Okay. Richtig wäre Albanien. Wie heißt wirklich so die Stadt? Albanien ist die Hauptstadt von New York. Okay. Vom Staat New York oder von der Stadt Von New York? Queens. Okay. Ja, Ja. ich glaube dir heute Nee, alles. es ist, ja, Albany heißt die Stadt. Albany Albany. kenne ich Ich weiß gar sogar. nicht, wie heißt Albanien auf Englisch? Albania wahrscheinlich. Ah, Wahrscheinlich. schade. Aber kein US-Amerikaner weiß überhaupt, dass es den Staat Albanien gibt. Deswegen müssen wir sich eher fragen, wie sagen die Briten dazu? Was soll das jetzt heißen? Dass alle Amerikaner dumm sind und schlecht in Geografie oder was? So Ja. hätte ich dich gar nicht eingeschätzt, dass du so ein Typ bist. Nee, lasse ich jetzt einfach mal Dass du so stehen. Ist die Völker Frage. über einen Kamm scherst. Das ist eigentlich, weiß nicht, hätte ich nicht von dir erwartet. Doch, lasse ich heute mal. Ich bin heute einfach radikal. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich würde die Briten fragen. Ich wollte das eigentlich auch nur als Werbung nutzen und für unsere Plattform Random Brit, die gerade ein bisschen stagniert und deswegen, ja, Ja, mietet euch trotzdem ein paar noch ist Briten. ja der EU-Austritt nicht ganz durch. So, also er ist durch, aber die Regeln sind ja noch nicht so ganz in Kraft. Deshalb haben wir noch ein bisschen Zeit. Deshalb Ja, easy. ich hoffe auch, dass wir Ja. durchstarten mit Random Wann Brit. ist denn diese Frist da? Also wann wird dann alles ausgesetzt? Ich glaube, der 31.12.2020 Ah, okay. tatsächlich, wenn alles nach Plan Ja. verläuft, wenn da jetzt nichts dazwischen kommt, weil die ganze Welt irgendwie ein bisschen verlangsamt, dann sollte das der 31.12. Okay, bleiben. okay. Ja. Vielleicht sollten wir dazu sagen, dass wir diese Folge hier am 1. März aufnehmen. Wir warten aber 3, 4 Wochen, bevor wir sie veröffentlichen. Genau, ich glaube nicht, dass da zwischendurch was Ja. passiert. Und ich finde gut, dass wir einfach mal ausprobieren, zu Hause aufzunehmen. Vielleicht können wir das in Zukunft noch irgendwie gebrauchen. Ja. Ich habe also März ist so Also, ein Monat, da passiert eigentlich nichts. ja, es ist ein langweiliger Monat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was mich daran hindern sollte. Ich kann ja sogar zu Fuß zu dir gehen, dass wir nicht aufnehmen könnten bei dir im kleinen Studio, Bad, Schrägstrich, Wohnzimmer. Ja, da kommen wir. Ich habe, ja. Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich erwarte auch nicht, dass irgendwas Relevantes passiert diesen Monat. Nee, ich glaub überhaupt nicht daran. Ja, ist doch gut. Ja. Ist doch schön. Genau. Du, da du eben ein Quiz gemacht hattest, hätte ich auch noch ein Quiz, weil ich bin letztes Mal drüber gestolpert und finde das echt einen sehr schönen Fakt. Es gibt nämlich einen Promi, der jetzt nicht mehr so relevant ist, aber der früher relativ relevant gewesen ist. Und der hat einen sehr lustigen Namen, weil der heißt Horst Köhler, in So echt, wie wie der ehemalige der ist doch Bundespräsident. jetzt aktuell noch Bundespräsident, oder? Horst Ja, wir Köhler? nehmen doch hier im März, 1. März 2004 auf. Achso, stimmt, ja, unser Bundespräsident. Ja, welcher, dann ist diese Person, die tatsächlich mit bürgerlichem Namen so heißt, auch noch hochrelevant in den Medien, tatsächlich Anfang der 2000er. Horst Köhler. Ja. Jetzt nochmal, der ist jetzt aktuell, also Also Spaß jetzt beiseite, 2020. 2003 ist er nicht mehr so Welches Jahr aktuell. haben Er wir? war, wo er aktuell ist. Nee, jetzt gerade. Jetzt gerade haben wir Also den. für diese Quizfrage kannst du mir, wo leben wir gerade? Achso, für diese Quizfrage leben wir jetzt Anfang der 2000er. Sagen wir mal, bevor die Welt dunkel wurde, 2000. Also vorm 2000. 11. September 2001, als alles noch gut war auf der Welt. Und dann kam der Genau. 11. September 2001 und seitdem ist alles ein bisschen weird. Seitdem wird es immer Ja. weirder irgendwie. Okay. Genau. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche nur Zeit zu gewinnen gerade. Ja. Versuchst du gerade währenddessen zu googeln, weil diesmal kann ich ja nichts Stimmt. überprüfen. Das hatte ich mir tatsächlich schon überlegt, ob ich nebenher irgendwie Call of Duty spiele Ja. oder so heute. Ja, ich. Weil warum nicht? Merkst du ja nicht. Nee, ich gewinne Zeit und ich rate, Horst Köhler ist wahrscheinlich Lämmermann. Wer? Lämmermann. Lämmermann. Das war der mit diesem komischen Ja, Haar von genau. Viva, gell? Lämmermann. Den hatte ich auch komplett vergessen. Ja, dann ist es der Der macht wahrscheinlich heute nicht. bestimmt total. Jetzt haben wir beide zeitgleich geredet. Das ist verrückt. Das wie so ein komischer Call. Ja. Nach dir, Peter. Also Lämmermann ist es nicht anscheinend dann. Nee. Okay. Aber ich hatte noch die Vermutung, Lämmermann ist heute bestimmt irgendwie so ein Leiter von irgendeiner Werbeagentur oder so und rennt total seriös rum und du würdest ihn nie mehr Nee, erkennen. ich denke eher Krankenwagenfahrer. Nee, das war doch hier Nils Birkelberg, oder? Oder. Nee, Nee, Tobi Tobi Schlegel. Schlegel, Tobi genau. Schlegel. Genau. Obwohl der ja zwischendurch sogar extra drei Ja, das moderiert macht hat. er Aber immer er noch. hatte Der da ist Lust drauf, ja. Moderator und Rettungssanitäter. Warte, da gibt es eine feine Linie zwischen Rettungssanitäter und. Ja, Rettungswagenfahrer. einer macht irgendwie 2 Wochen Crashkurs, der andere 3 Jahre Ausbildung. Schlegel hat auf jeden Fall diese Okay. 3 Jahre Ausbildung gemacht. Ja, ich habe auch irgendwie so ein Gefühl, aber das mag am Anfang März liegen, dass gerade so Leute, die in diesem medizinischen Bereich sind, total unterbewertet sind und unterschätzt sind und die wirklich, ich würde fast sagen, systemrelevant sind Ja. und auch dafür viel zu schlecht bezahlt werden. Also irgendwann werden wir uns auch wünschen, dass wir mehr Pflegekräfte haben. Ja, irgendwann Da mal. bin ich mir relativ sicher. Ja, aber wann soll das sein? Irgendwann, wenn wir alt sind, halt 2060 oder so. Bis Ja, dahin ist es mir wahrscheinlich, auch scheißegal alles. ja. YOLO. Genau. YOLO. Habe Yeah. ich noch einen Versuch oder willst du es auflösen, wer Horst Köhler war? Oder ist? Naja, du hast noch zwei Lebt Versuche. er noch? Ich, soll, Machen wir äh, dieses soll Jahr? ich, Nein? soll ich dir ein paar Tipps geben? Ja, gib mal so ein paar Randdinger. Also ob er noch aktuell ist und lebt und ob er Deutscher ist oder. Nee, du kannst, soll man einfach so machen, weil normalerweise ist ja beim Nein geht weiter, aber du hast 10 Fragen einfach und ich gebe dir ja, nein. Ja, das hat immer ganz viel Unterhaltungspotenzial, dieses Wer bin ich-Spiel für Leute, die nicht mitspielen. Stimmt, das ist wie, wie so SWR gucken Ja, okay. Vorabend Quizshow. Also Okay. zehn Fragen. Frage 1. Zehn Wie viel Fragen Uhr hast ist du. jetzt gerade? Ich darf doch nur Ja oder Nein sagen. Ach so, ist gerade. Nein. Nein, okay. Und jetzt? Ja, jetzt hast du eine Frage verschenkt für den dummen Witz. Genau, wie viel Uhr ist jetzt? Nein. Okay, 2 Fragen. Heißt er Horst Köhler mit bürgerlichem Namen? Ja. Horst mit Vornamen. Ja. Köhler ist sein zweiter Vorname oder sein Nachname? Nein. Wie spät ist jetzt? Nein. Hast du geguckt, wie Italien gegen Deutschland gespielt hat? Nein. Insert Klopapier-Gag hier. Nein. Ist Horst Köhler, war der mal Bundespräsident? Ja. Ah, dann weiß ich, wer es ist. Tobi Schlegel. Nein. Ah, okay. Pass auf, ich geb dir mal noch einen Tipp. Er hatte auf jeden Fall uns alle lieb. Gildo Westerwelle. Ah, du bist nah dran. Guido Horn. Ja, fast. Gildo Horn. Ja, Geil, der der heißt heißt. tatsächlich mit bürgerlichem Namen Horst Okay, Köhler. wusste ich natürlich die ganze Zeit, habe nur so getan, als wüsste ich es nicht. Haha. Voll Nee, wusste ich nicht. lustig. Sehr interessant. Ja, bin ich letzte Mal, fiel mir letzte Mal Bist ein. du. Ich saß. Wie passiert sowas, solche Fun Facts, dass du auf die stößt? Also bei mir ist es immer, wenn ich eine Reise durch Wikipedia mache, dann stolper ich über solche lustigen Sachen. Wie bist du, Nee, ich um war. Gottes Willen, bei Gildo Horn gelandet? A kommt der ja aus Trier, das ist jetzt das Tor zur Ah Eifel. ja, okay. Deswegen habe ich da eine Verbindung zu dem. Und ich saß einfach, habe mir angewöhnt, mich einfach auf einen Stuhl zu setzen, mitten im Raum und nachzudenken. Und da fiel mir das irgendwann Ah, okay, ein. also einfach so. Also gar nicht irgendwo zufällig gelesen, sondern aus dem Nichts. Ich denke häufig über Gildo Horn nach, ja. Ja, hat jeder so seine Ja, Hobbys. er hatte ja zwei große Hits. Einmal Gildo hat euch lieb und ich finde Schlager toll. Das kenne ich gar nicht, das andere. Er war auf diese Melodie von Isle of Rock'n'Roll Ach du von Scheiße. Wer war denn nochmal die Interpretin von Isle of Man Britney geworden? Spears. Joan Ungefähr. Jett. Die Ja, war's, aber Britney genau. Spears hat es auch mal. Da hatte ich eine angeheizte Diskussion mit meinem Freund Andreas damals. Okay. Er fand die Britney Spears-Version besser von dem Song. Britney Spears hat den wirklich mal Ja. gecovert. Er muss ungefähr zur selben Zeit gewesen sein, wo auch Gildo Horn dann Ich find Schlager toll draus Ja, doch, gemacht es hat. kommt hin. Also Also, gleiche Melodie, aber Ich find bisschen Schlager später. toll. Ich glaube, ich war da so 15, 16 vielleicht, als wir diese Diskussion hatten, als ich mit Andreas befreundet war. Inzwischen sind Ja, wir, aber du genau warst. aus Ja. wegen dieser Diskussion sind wir inzwischen keine Freunde mehr. Leider. Ich muss mich mal wieder melden. Gerade in so schweren Zeiten. Mögliche, wenn schwere Zeiten kommen, melde ich mich vielleicht mal. Ja, dann warte doch einfach mal, bis schwere Zeiten kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr 2020 noch ist, aber wer weiß, wer weiß. Ja, wird schon kommen. Man kann nie wissen. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, bitte? Nimm dir die Zeit Ja. einfach. Eine große Sache wird jetzt passieren demnächst, Ende März. Zeitumstellung. Ja, die soll, glaube ich, vom 28. auf den 29. Ja, in der sein. Ich Nacht, irgendwie glaube um zwei auch, Uhr nachts oder so. ja, eine Stunde vor, da werden die Partynächte natürlich extrem beschnitten, muss man wirklich Ja, aber es ist sagen. länger hell und man kann geiler draußen mit seinen Homies abcornern. Das stimmt natürlich, aber jetzt in der Nacht, das wird ja dann Samstag auf den Sonntag sein. Ich glaube auch, wir bringen unsere Folge dann wahrscheinlich am 29., 30. raus. Dann sind die Leute voll im Jetlag, weil sie halt nachts gefeiert haben und eine Stunde später nach Hause gekommen sind wegen der Zeitumstellung. Ja. Ja, das ist eigentlich fast so schlimm wie Karfreitag, wo Tanzverbot ist und man überhaupt nicht rausgehen kann. Kann sich ja kein Mensch Ja, das finde ich vorstellen, eine dass jetzt auch absolute wieder bald Schweinerei an ansteht. Karfreitag. Also was Ja, ist denn das? Sie können mir doch nicht da würden. vorschreiben. Nee. Nee, Also wirklich nicht. ich lass mir doch nicht Ja. verbieten, an Karfreitag feiern zu Karfreitag gehen. müsste eigentlich auch bald wieder sein. Da geht man auf jeden Fall tanzen, oder? Aus Da Protest. gehen wir auf jeden Fall tanzen. Ja. Nee, was das Aufregende ist an dieser Zeitumstellung. Ich habe nämlich ein soziales Experiment bei mir im Haus laufen, seit einem halben Jahr jetzt. Okay. Dass ich bei der. Du hast die Uhr nie Ich habe die Uhr umgestellt. nicht umgestellt in der Küche, um mal zu gucken, ob es irgendjemanden, also es gibt noch andere Menschen, die diese Küche benutzen, ob sich da irgendjemand mal bequemt, diese Uhrzeit umzustellen. Und die Antwort ist, halbes Jahr später, nope, immer noch nicht. Nope. Was jetzt natürlich schön perfide wäre, du stellst jetzt tatsächlich, jetzt würde die Uhr ja wieder richtig laufen dann. Du stellst die Uhr jetzt dann tatsächlich auf Ja, Winterzeit oder wieder. einfach, Also, dass sie immer ja, oder falsch zwei läuft. Stunden weiter. Ja, spinn da doch mal weiter, aber mach jetzt einfach mal auf Winterzeit. Also, du kannst ja jetzt noch umstellen, noch ist ja Winterzeit. Ja, wir haben ja noch einen Monat. Haha. Genau. Den Gag ziehen wir durch, bis zum Schluss. Ja, absolut, weil wir dürfen das Wort ja auch nicht sagen, deswegen. Ja, ich Ja. habe eine neue Krankheit. Ja, Echt? die heißt Was? Banana. Was? Banana. Ich habe Banana. Banana. Ich habe neulich eine Banane gegessen. Okay. Und habe die geschält und dann war da ein lebendes Tier drin in der Banane. Also ein Insekt ist da lebend rumgekrabbelt. Also kam wahrscheinlich aus fucking Kuba, Südamerika, sonst wo und hat immer noch Ja, die gelebt. kommen. Oh, okay. Und wie sah dieses Tier Also ein aus? kleines Käferchen, ganz klein. So groß wie eine Okay. Ameise vielleicht, halb so groß. Ist ja wie so eine Spinnen in der Bananenkiste Ja, Story. nee, die war So. unter der Schale, dieses Tier. Also, Okay. ja, also die Banane sah wunderbar aus. Und dann habe ich sie mir direkt vor dem Laden, wo ich sie gekauft habe, habe ich mir die Banane reingezogen. So ein kleiner Mini-Supermarkt. Weil es sehr geregnet hat, musste ich im Eingangsbereich stehen, um mir die Banane reinzuziehen. Und da war dann diese Käfer. Und seitdem habe ich ein Und was hast bisschen Angst, dass ich mir vielleicht eine Banane eingefangen habe. Ja, hast du den Käfer denn mitgegessen oder nur die Banane? Ne, Und hast du die Banane noch den habe ich weitergegessen, ja. nachdem du den Käfer entdeckt hast? Ich habe den Käfer ja bezahlt. Also. Okay, ja, gut, stimmt. Ja. Du bist halt im Schwäbischen Ja, aufgewachsen, das frage ich bin durch und ich. durch Schwabe. Ja, ein bisschen hat es schon abgefärbt, Peter. Ja. Peter, ein bisschen hat es abgefärbt. Pedro. Peterle. Ja, ich hatte ja auch tatsächlich mal, ich habe mir mal Himbeeren gekauft und da habe ich tatsächlich in dieser einen Schale, weißt du, da hast du ja immer so Ja. Pappschälchen, da waren tatsächlich zwei Raupen drin. Nice. Zwei klassische mitteleuropäische Nicht Raupen. nur eine, sondern zwei. Zwei, in Geil. zwei verschiedenen Himbeeren. Ja, nicht schlecht. Und gegessen? Ja. Nee, weil ich esse Ah, du ja isst ja eh diese keine Tiere, komischen. ja. Aber Genau, sonst hätte ich sie natürlich hast du die gegessen, das ist anderen klar. Himbeeren gegessen, wo keine Raupen drin waren? Du, ich habe die ja eh gewaschen. Ja. Die Raupen haben auch, die waren halt einfach nur in diesen zwei Himbeeren drin. Dann habe ich diese zwei Himbeeren mit den Raupen einfach Okay, also du hast entsorgt. den Rest gegessen. Ich habe den Gut, Rest gut. gegessen, nachdem ich ihn gewaschen Sehr habe, gut, ja. gut. Fleißig. Ja, ich Also, habe meine bin nicht Banane dafür auch, also geekelt. ich habe sie zumindest so lange gegessen, bis ich diesen Käfer gefunden habe. Und dann habe ich aufgehört, die zu essen. War Ja, mir die dann Ge aber unangenehm, so eine Drittel Banane wegzuschmeißen. Deshalb habe ich es irgendwie noch in meine Jackentasche und dann ganz heimlich, weil ich habe die ja gerade in dem Laden gekauft Ach so, und ja. stand vor dem Laden, habe die gegessen. Wäre ich jetzt mit so einer Drittel Banane wieder reingegangen und hätte sie weggeschmissen. Das war mir, dafür bin ich zu höflich. Ich finde auch schön, dass du vor dem Laden dann noch die Banane isst. Also auch der ganze Akt deines Einkaufs ist einfach eine ganz schöne Geschichte Ja. irgendwie. Das hat so was Romantisches. Ich mag die Vorstellung, wie du da reingehst, die Banane kaufst, dich erstmal vor den Laden stellst, ganz zufrieden mit deiner Banane, anfängst zu schälen. Ist so ein bisschen creepy, aber auch süß Ja, das denke irgendwie. ich mir auch immer, wenn ich esse in letzter Zeit oft Bananen. Statt Mittagessen hole ich mir Okay. einfach eine Banane, weil es einfach schnell geht und so weiter. Ist das komisch, wenn man als mittelalter Mann in der Öffentlichkeit sich eine Banane alleine reinzieht? So an so einer Meinst du, Fußgängerampel oder vor einem türkischen Supermarkt oder so? weil sie ein Phallus-Symbol ist? Ja, weiß nicht, es Oder ist doch. würdest du anderes Obst ohne komisches Gefühl? Weil ich finde, Essen in der Öffentlichkeit, wenn man alleine da steht, hat immer so ein bisschen so was, gerade Obst, so creepy, Ja, so man ein fühlt sich bisschen. aber Ich doch weiß nicht nur warum, selber aber. komisch, oder? Wenn du Menschen siehst, die das machen, denkst du dann, oh Gott, der isst hier jetzt einen Apfel. Was für ein Freak. Oder denkst du da gar nicht Nee, drüber nach? wäre eigentlich mal schön, wenn man sich immer aufregen könnte, wenn man Über irgendwo so einen normale Apfel isst und Sachen. so. Leute. Gott, du perverses Hier laufen Kinder Schwein. rum, junger Mann. Hier laufen Kinder rum. Gute Frau, Sie können doch nicht hier die Apfelsine einfach auf offener Straße schälen. Sind Sie des Wahnsinns? Ja, ich glaub einfach, man fühlt sich nicht so wohl, in der Öffentlichkeit zu essen. Ja, mir ist das eigentlich relativ egal. Also, Oder kommt auf das Label drauf ja, an, mir ist ja weil. alles grundsätzlich, ich bin ja so ein Typ, dem alles unangenehm und peinlich ist. Ja. Aber das irgendwie nicht. Bananen essen macht mir überhaupt nichts aus in der Öffentlichkeit. Okay. Weiß auch nicht warum. Ich fand es jetzt auch erstmal ganz so, ich fand die Vorstellung eher süß und dann aber auch so ein bisschen hilflos, wie du einfach mit Banane da Nein, das ist rumstehst, aber zeiteffizient. Zeiteffizienz ist es Ich war den auch, ganzen ja. Tag arbeiten, krass Business machen im Büro, bin danach ins Gym geradelt und brauchte halt noch einen kurzen Energieschub, ein Bananchen Ja, im klar. Hals. Und dann isst man eine Ja, Banane. ich habe auch nur eine Banane gekauft in dem Laden. Auch Ich finde kleiner Tipp Banane. an alle, geht, wenn ihr was kauft, kauft nur das, was ihr braucht auch. Was kauft das, was ihr Nur das, was ihr braucht? braucht, mehr nicht. So. Also wenn ihr Ach nur eine so, Banane okay, braucht, ja. kauft auch nur eine Banane. Genau. Und dann geht auch neunmal am Tag Genau. einkaufen, kein Problem. Ja, gar kein Problem. Wenn man 9 Bananen will, geht man halt neunmal Genau. hin. Ich bin kein großer Bananenfan, deswegen ist das Thema bei Banane eh bei mir so. Also ich mag einfach die Konsistenz von. Ich finde, Banane ist so ein bisschen wie Avocado, nur noch viel sensibler. Die Banane hat ungefähr nur einen Tag, wo sie wirklich gut schmeckt. Wenn sie zu hart ist, mag ich sie nicht. Und wenn sie zu weich ist, mag ich sie Ja, auch das sehe nicht. ich ähnlich. Wie ist es bei dir mit Sachen mit Bananengeschmack? Bananenmuffins, Bananenjoghurt, Bananeneis. Finde ich Ja, weil das mag okay. ich Finde ich überhaupt nicht. okay. Banane mag ich nur in Okay. der Urform. Aber alles mit Bananengeschmack finde ich. Blech. Also ich würde jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal so klassische Beispiele, es gibt Milchshakes oder Eis. Wäre Banane auf jeden Fall nicht unter meinen Top 40. 41 dann. Ja, genau, irgendwo da. Also, Ja, bei mir wäre es keine Ahnung. mindestens 47 oder so. Ja. Okay. Ja. Aber die Urbanane mag ich ganz gern. Andersrum ist es bei Die Uhr. Tomaten, die mag ich in der Urform nicht, aber in verarbeiteter Form schon. Ach cool, dann sind wir gemüsig total Ja, auseinander, vielleicht sollten wir eine eigentlich. Beziehung Ja. starten und dann könnten wir immer perfekt für uns einkaufen. Ohne Futterneid. Für dich Stimmt. Tomaten, für mich Bananen. Ja, und dann säßen wir immer darum. Und ich würde die verarbeiteten Bananengeschmäcker dann, die künstlichen Bananensachen und du die künstlichen Tomatensachen. Und ich säß da schön mit meiner Tomate kauend und du mit deiner Banane. Voll schön. Ja, finde ich romantisch, die Vorstellung. Ja. Das machen wir. Vielleicht Ende März irgendwann. Ja, warum nicht? Ich habe noch nicht so viele, ich habe schon verdammt viele Termine für März, aber ich wüsste nicht, wie die sich verschieben Ja, könnten. weiß man alles nicht, ey. Auch, Aber also. ich habe noch ein paar freie Zeitfenster, da können wir uns gerne mit ein paar Leuten auch treffen, dürfen wir mit mehreren Leuten dann gemeinsam Bananen essen. Du, ich fühle mich so ein bisschen unwohl, dass wir die Folge so früh aufnehmen. Wer weiß, was da noch passiert, aber wir laden die einfach hoch, Ja, oder? das merkt doch gar keiner. Ja gut, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, aber es hört ja auch keiner. Stimmt. Stimmt, uns hört keiner. Großer Vorteil. Von Die daher ist eigentlich auch egal. ganzen Leute in Können wir Reno, die. die können. Ja. Hast du dich gerade rasiert, parallel? Wieso? Es hat Hat sich denn. gebrummt gerade bei dir. Ja. Ehrlich? Ich habe nichts brummen gehört. Aber hier, meine Mitbewohner und Partnerinnen und Partner sind hier noch im Haus. Ah, die Insofern. rasieren viel. Genau, ja. Liebe teilt sich nicht, sie wächst. Liebe teilt sich nicht, sie wächst. Gibt so eine ganz schlechte US-Doku über einen Mormonen und das ist ja auch ein ganz fieses Gerücht und deswegen werden die sogar von den Mormonen gehasst. Also diese Polygamie ist nur in einer ganz kleinen Gruppe der Mormonen. Und auf jeden Fall gibt es einen Mormonen mit vier Frauen, die haben so eine Fernsehserie Ah ja, irgendwie, das habe ich mal so gehört, eine ganz ja. schlechte. Und da sagt eine der Frauen nämlich in dem Vorspann immer, da kommen nämlich dann immer alle, irgendwie erst der Mann und dann irgendwie seine vier Frauen. Und jeder hat so einen Spruch und eine der Frauen hat halt wirklich diesen Spruch, Liebe teilt sich nicht, sie wächst. Das ist auch schön, irgendwie, wenn man einer von vier ist, dann muss man sich halt solche Sachen Ja, einreden. ich habe das jetzt eher so Ja. biologisch verstanden, dass, also wie Zellen. Zellen teilen sich schon, Achso. also Aber die ein teilen sich Embryo doch. wächst, indem Zellen sich teilen, oder? Und dann mehr, Okay, ja. also teilen und wachsen ist eigentlich das Gleiche, biologisch gesehen. Biologisch schon, Ja, ja. die Magie der Schöpfung. Aber dann wäre Ihre Aussage ja eigentlich eine Tautologie, weil wenn teilen und wachsen das gleiche ist, dann wäre es sogar eine falsche Ja, Tautologie, genau. weil Liebe Also teilt ein sich nicht, Paradoxon. sie wächst. Ja. Ein Paradoxon. Okay, krass. Ja, verrückt. Ein Wahnsinn alles. Ja. Also die Serie kann ich nicht Ist es so eine empfehlen. Reality-Geschichte? Ja, die läuft auf irgendeinem Kacksender. Ich habe mal irgendwann zwischendurch irgendwie über Kabel so komische Online-Sender reinbekommen. Das war TLC oder so. Und da lief die mal und da war dieser Vorspann und ich bin einfach an diesem Satz hängen geblieben. Ich meine, so schreibt Heinz Strunk ja auch meist seine Bücher, indem er sehr viel fernsieht. Und das ist auch bei mir hängen geblieben. Oh, an Heinz Strunk musste ich auch neulich denken, oder heute tatsächlich. Ach so, siehst du, und du wunderst dich, wenn ich über Gail Du Horn Es fällt mir gerade ein, nachdenke. ich finde, bei Heinz Strunk gibt es irgendwie am Ende von seinem Buch Afrika, ist jetzt kein Spoiler, doch ist ein Spoiler. Wenn ihr es noch lesen wollt, hört weg. Da sind die ja in dieser Sehr gutes Buch. Krisensituation. Ja. Und er sitzt schon im Hotel und sein Freund kommt nicht und so weiter. Und dann sagt er, dann kommt er irgendwann. Der erste Eindruck, den man von Geretteten gewinnt, ist immer sehr enttäuschend. Fand ich einen guten Satz. Das ist wohl ein häufigeres Phänomen. Okay. Dass das so ist, dass man Leute gerettet werden und dann trifft man sich endlich wieder und hatte die ganze Zeit Angst und so weiter und dann sieht man sich endlich wieder und dann ist man eigentlich enttäuscht, dass es doch gar nicht so geil ist, den jetzt wieder zu sehen. Okay. Man erwartet dann sehr viel, glaube ich, wenn du einen Bekannten, einen Freund, Stimmt. irgendjemand in einer Notsituation hast und den dann wieder siehst. Ja, ist ganz so unrealistisch, gell? Ja. Ja, also ich, ne, bei jemand, den ich kenne, wird gerade vom, warum auch immer, vom Außenministerium nach Deutschland eingeflogen. Okay. Also jetzt noch nicht, aber es ist gerade terminiert. Und ich gehe mal davon aus, dass, wenn ich diese Person wiedersehe, ich enttäuscht sein werde. Ja, aber das ist ja auch vielleicht ganz gut, weil das ist ja wie bei diesem, das ist der beste Film, den du je sehen musst. Du hast jetzt keine überzogenen Erwartungen an dieses Ganz Treffen genau. und vielleicht bist du dann auch nicht Genau, enttäuscht. Also das ist das ganz ist gut. diese umgekehrte Psychologie, die ich versuche damit einzuleiten. Aber jetzt, wo ich das schon wieder weiß, muss man wieder einen Schritt weiter denken. Jetzt bin ich wieder doch wieder enttäuscht, dann wieder dieses Hin und Her. Jetzt musst du dich doppelt Ja, austricksen eigentlich. Psychologie. Das ist Reverse, Reverse, Reverse Psychology oder genau, so. Also, Zweckpessimismus. ja. Der, aber sobald du das Phänomen Zweckpessimismus durchschaut hast, kannst du damit nicht mehr arbeiten, mit dem Zweckpessimismus. Leider. Du bist also wie so ein Kreisel, du musst dich immer wieder austricksen. Ja, ich bin im Selbstaustrickskreisel. Wer kennt ihn nicht? Kreisel. Falls du noch einen Künstlernamen suchst, Kreiselpitter wäre doch ein guter Name. Damit kommst du in der Eifel auf jeden Fall ganz gut an. Das Kreiselpitter. Kreiselpitter, ich könnte da irgendeine. Und du hast auch immer so einen großen Blechkreisel dabei, weißt du, wo man noch so draufdrücken konnte, diese für Kinder, diese Ja, großen. ja, ja. Den hast du einfach immer abstruserweise dabei. Du bist halt Kreiselpitter. Ja, mal so ein dorfbekannter Typ zu sein, in irgendeinem, in einer Kleinstadt irgendwo in der Eifel, jeder kennt mich. Das wäre mal was. Ja. Da brauchst du nur so ein Trademark, das du immer Ja. dabei hast, tatsächlich. Also da so kriegt man im Dorf seinen Ruf weg. Ich meine, wir haben ja auch schon mal hier in Stuttgart über den Ja, Papageiennamen gesprochen. genau. Oder den Du schaffst Nackten das oder so. sogar in der Großstadt. Ja, du kannst also rein theoretisch sogar in Stuttgart West auf jeden Fall Kreiselpitter werden. Kreiselpitter, okay. Ja, muss ich den Leuten natürlich, wenn sie dich dann fragen, warum du einen Kreisel dabei hast, sagst du halt einfach immer dann so wie selbstverständlich auch, weil ich Kreiselpitter bin. Aber ich will dann, Ich bin der ich will, dass Kreiselpitter. die SWR-Landesschau dann auch einen Bericht über mich macht irgendwann. Ja, wäre super. Vielleicht Magic Martin Ohne oder so. die. Ja, stimmt. Aber der ist ja nur beim Radio. Was heißt hier nur beim Radio? Nur, ja, nur beim Radio war jetzt despektierlich. Also Radio ist ja alles, auditive Entertainment ist ja viel besser als audiovisuelle, oder? Ja, Podcast ist ja eigentlich auch wie Radio. Boah, stimmt, jetzt wo du es Gut. sagst. Wenn wir jetzt hippe Jugendliche wären, dann würden wir wahrscheinlich noch, währenddem wir unseren Podcast aufnehmen, auch noch ein YouTube-Video dazu machen. Aber das sind wir Ja, so cool ja sind wir nicht. nicht. Vor Nee, so allem cool sind sind wir wir auch nicht. nicht besonders Da schön. nee, das stimmt. Ja. Also zwei Nachteile. Ja. Nee, ich wollte jetzt nicht über das Radio meckern. Ganz und gar nicht. Ich habe ja auch tatsächlich, ich überlege gerade tatsächlich, der Herr Lux ist. Unser ehemaliger Gast mit einer Idee rangekommen, dass man irgendwann mit einer Krise und einem Radio ein Buch schreiben könnte. Und er hat gesagt, das wäre genau der Stoff, den ich verarbeiten sollte. Nochmal Vielleicht schreibe ich da mal was. eine Krise während einer Radiosendung. Was? Ich hab's gar nicht. Nee, irgendeine größere Krise trifft in der BRD ein und dann wird Radio relevant und Hausmeister im Radio relevant. So eine Idee zum Beispiel. Nur mal in Blaue Okay, geschossen. ja. Ja, die Idee hatte er irgendwie. Ich weiß nicht, wie er auf Krise kam, aber ja, Ja. genau. Und er meinte, das ist Jean-Paul Prüm-Stoff, Ja, deswegen. sollte eine Krise kommen, setzt du dich dann an ein neues Buch? Ja? Vielleicht, ja, vielleicht. Weil Ja, dann mal hat man ja gucken. vielleicht Zeit in der Krise. Ja, da könnte man mal Zeit haben, aber vielleicht fließt der Tag dann trotzdem auch so dahin. Aber zum Schreiben hat man ja immer Zeit, sage ich Ja, immer. also Sage ich mal so. ich erwarte, wenn Ja. ich irgendwie in der Krise sein sollte, bin ich deutlich beschäftigter als Als sonst. sonst. Ja. Ja, würde ich jetzt auch mal vermuten, sage ich mal so. Ich finde Leute immer ganz gut, die immer sagen, sage ich mal so. Ja, mal gucken. Bei einem, was sie so sagen. Ja, sage ich mal so. Irgendwie ist unsere Folge heute wie so ein Telefonat. Ich. Ja, das Interessante ist, wir telefonieren ja wirklich. Genau. Ja, Vor wir allem telefonieren telefonieren wir wirklich, wirklich aber. mit Telefonleitung. Also Genau. wirklich ohne Internet. Genau, ohne Internet, einfach nur Das ist Telefon. total abgefahren. Und nehmen dann analog jeweils mit unserem Notebook auf. Naja. Oder du hast sogar gar kein Genau. Notebook. Das eigentlich so hätte man, so wie wir jetzt gerade den Podcast aufzeichnen, so hätte man den in den 90ern gemacht, wenn damals schon Gut, da Podcasts hätte ich gegeben dann das hätte. Festnetz benutzt, weil das Handy-Telefonieren viel zu teuer wäre. Was hat das Stimmt, ja. gekostet? 39 Pfennig pro Minute oder so in den 90ern? Nee, Oder war noch richtig mehr? teuer am Anfang. Also am Anfang war das richtig, richtig teuer. Also so diese ersten Autotelefone oder so, da hast du, glaube ich, im D-Netz eine Mark Ja, stimmt, ja, 49 die 90er, Minute ja. gezahlt. Da war richtig pervers teuer. Und auch Anfang der 2000er lagen ja die meisten Preise, glaube ich, tatsächlich noch so bei 69 Cent die Minute oder so. Nee, nicht Cent, sondern Ja, ich Pfennig habe, oder glaube ich, mein so. erstes Handy Ja. irgendwie so 2000 rum gekriegt. Und ich erinnere mich an 39 Pfennig die Minute. Aber vielleicht war das schon später. Ja, vielleicht hast du da echt einen günstigen Tarif auch. Aber wann kam der Euro? Ich 2002, glaube, oder? ja. Also als Bargeld dann auch Ja, wirklich zum ich Zahlen. glaube, ich bin mir. Oder 2001. Ja, oder Nee, 2000. nee, nee, Nee, 2000 2000 nicht. Da nicht. war Okay. genug Stress mit Okay. Millennium und so und vielleicht geht die Welt unter. Ich meine, es war Ich glaube 2002. auch, Ich ja. bin mir aber unsicher. Ja, also so vom Gefühl her würde ich sagen 2002. Ich glaube auch. Ja, ich bin mir sogar relativ sicher, weil ich habe ja mal ein Buch geschrieben, der 2001 Ja, hat da spielt nicht im irgendwie dein Sommer. Lektorat sich dann gemeldet, dass du. Genau, da hatte ich nämlich den Euro drin und der war da noch nicht da. Stimmt, und das Das Spiel hat wirklich das 2001, ja. Lektorat gemerkt, genau. Also muss es 2002 gewesen sein. Siehst du, hätte ich damals mal recherchiert zu dem Buch und mir das nicht vom Lektorat sagen lassen, ey, der Euro war da Du noch wolltest nicht. sie nur testen, ob das Lektorat was taugt. Ob die es Ja, wirklich ich mache immer lesen. so kleine Tricks. Ja, ich fordere die heraus, Das ist wie wenn ständig, die man Lektoren und in Lektorinnen. Ja. einer, was weiß ich, Hausarbeit an der Uni oder eine Abschlussarbeit mal ein paar lustige Wörter reinstreut, wie Pimmel oder Pokémon. Ich habe mal in 9gag habe ich mal die Challenge gesehen. Man soll in seiner Abschlussarbeit das Wort Pokémon irgendwie unterbringen. Okay. Und ich habe das an meiner Uni-Abschlussarbeit tatsächlich untergebracht, das Wort Pokémon. Hast Ja. du wirklich in der Fußnote oder im Im richtigen Text, im Text? Fließtext. Hast du extra dir einen Satz ausgedacht, um das zu rechtfertigen, oder hast du es einfach Ja, das Ding reingeschrieben? ist, Thema war bei mir Videospielindustrie. Da kann man das auch mal benutzen. Okay. Wow, sich damit brüsten und dann über Videospiele Ja, schreiben. okay. Geil, super. Ja, es ist ziemlich nerdig, oder? Aber ich dachte mir, bevor ich, als ich das Thema gesucht habe für diese Arbeit, da bin ich mal Ja. tief in mich gegangen und nach so 2, 3 Jahren wieder rausgekommen aus meiner in mich Geherei und habe dann gedacht, auf was finde ich denn interessant? Und bei mir waren es dann tatsächlich Nazis und Videospiele. Okay, Und da ja. ich Politikwissenschaften und Soziologie studiert habe, Hast du dachte ich mir, die Videospiele Nazis genommen? kann ich in der Politikwissenschaften unterbringen, Videospiele in Soziologie. Ja. Ich habe mich dann für die Videospiele entschieden, Okay. weil Ja. bei Doch Politikwissenschaften schön. die Professoren so scharf sind und viel härter bewerten. Das war der Grund. Ja, und wer will nicht seine Abschlussarbeit über Datteln schreiben? Ja, total. Ja. Apropos Datteln, wir haben uns doch in unseren ersten Folgen immer, ich möchte jetzt keinen Abbinder machen, so wie Sascha Lobo, aber in unserer Technik-Ecke. Ich habe mir tatsächlich ein kleines Master-System, die gibt nämlich jetzt auch einen kleinen, von Sega gekauft und eine kleine PlayStation. Ja, voll geil. Ich weiß nicht, ob ich da zum Spielen komme, aber ich wollte sie einfach mal Ja, haben. ist. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen länger zu Hause bleiben sollte oder so, ist das bestimmt ein Riesenfun. Und ich habe mir tatsächlich noch so einen Stick dazu gekauft für die PlayStation, so dass ich 120 Spiele habe auf dieser Nice. PlayStation. Auf diesem USB-Stick. Klar könnte man das auch alles irgendwie auf dem PC spielen und so weiter. Aber dieses Gefühl, diese Mini-Playstation zu haben, fand ich jetzt schon ganz, ganz nett irgendwie. Und dann habe ich aber gedacht, als ich da mal angemacht habe, welch feuchter Traum das von meinem 14-jährigen Ich gewesen wäre damals, als ich noch eine Playstation hatte, 120 Spiele einfach auf diesem Teil zu haben, wo man einfach durchklickt und die alle spielen kann. Das war ja noch vor, also da wurden die ersten Spiele gerade gebrannt und da hast du noch 10, 12 € für zahlen oder Mark, 20 Ja, Mark hat ein dafür zahlen Rohling noch müssen. irgendwie 10 Mark gekostet damals. Genau, und jetzt hast du einfach 120 von den Dingern einfach auf so einer kleinen Konsole. Und da ist Technik dann schon ganz geil. Ja, voll, Irgendwie ja. so. Ich denke mir Ja. das oft, was mein 14-jähriges Ich jetzt in meinem Loft hier, wenn der jetzt hier wäre, der wird sich denken, Alter, du hast ja alles auf der ganzen Welt, was du brauchst, und deine Eltern sind nicht Ja. da. Eben. Und so ein Smartphone würde wahrscheinlich schon den Kopf eines in den 80ern geborenen Kids in den 90ern sprengen, wenn du dem so ein Na, Smartphone in die das glaube Hand ich geben nicht. würdest, mit den Funktionsweisen. Meinst Nee, du nicht? also meinen Kopf nicht, weil ich würde mir denken, ja, okay, man kann halt telefonieren und so weiter. Also du hast halt den ganzen, du hast halt alles, was du auf dem Computer hast, auch auf dem Handy. Aber du hast doch auch einen Computer. Ja gut, aber der ist ja auch geiler. Aber du bist ja auch ganz anders aufgewachsen, weil deine Oma dir schon immer Internet-Tipps gegeben Ja, hat. stimmt, ne? Ja, Meine deswegen. Oma hat Google in Deutschland groß gemacht. Ja, deine Oma hat Google groß gemacht. Klar kann dich keiner mehr beeindrucken. Ja, nee, Smartphone hätte mich gar nicht. Also ist halt cool, dass man jetzt mit Smartphones umsonst SMS schreiben kann. Also ich glaube, da wären schon ein paar Funktionen gewesen, die mich total Ja. geflasht haben. Hätten. Also auch diese Videos in so einer hohen Qualität mit deinem Ja, Handy, aber die also kann ich doch auch auf dem damals dein Computer Handy gucken, aufnehmen. in groß. Nee, nicht gucken, sondern aufnehmen und Ach so weiter, so. dass du so Ach, eine eine geile gute Kamera dabei Digicam, hast und ja, so okay. weiter. Ja, ich meine, das hätte dich alles geflasht, wie ich kann damit einfach die Videos in der Qualität aufnehmen und kann die da auf diesem Bildschirm direkt gucken. Das hätte mich schon irgendwie, hätte ich damals Ja, cool okay. gefunden. Richtig cool. Richtig cool. Du, apropos neue digitale Welt, wir nehmen eine lange Folge auf, für das wir nur Ja, telefonieren. ja. Das ist eigentlich ganz, Ja, ganz normal, nett, oder? ohne Pause sogar. Ja. Wobei ich langsam tatsächlich mal auf das Stille, wenn man jetzt in der Wanne sitzt, kann man auch das kleine Aber wir Geschäftchen sind ja einfach so nicht in einem machen. Raum. Das heißt, du kannst einfach in irgendein Glas oder so machen. Ach so, ja. Aber ich habe hier tatsächlich nichts. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe hier in diesem Raum, in dem ich jetzt aufnehme, noch nie ein Bier getrunken. Das ist das erste Mal, dass ich hier in diesem Ist noch Raum ein Bier nie in trinke. diesem. Es gibt Räume in deinem. Ja gut, deine Wohnung ist sehr, sehr groß. Aber es gibt Räume, in denen du noch kein Bier getrunken hast. Ja, in dem sitze Wow. ich gerade, ja. Und es ist nicht das Ich überlege Schlafzimmer. gerade, ob es in meinem Gebäude, in dem ich hause, ob es da einen Raum gibt, in dem ich noch nie Bier getrunken habe. Ich glaube nicht. Also ich kann nicht garantieren, dass ich nicht mal mit Bier hier durchgelaufen bin, aber ich glaube, ich habe hier noch nie Bier getrunken. Aber ich trinke ja auch selten zu Hause, Ja. deswegen. Aber vielleicht gewöhne ich mir das März mal an. Wenn man gar nicht mehr rausgeht, dann trinkt man wahrscheinlich auch mal zu Hause. Obwohl, wieso sollte ich im März gar nicht rausgehen? Ich habe so viele Termine im Ja, März. nee, Die nachts muss muss ich man alle rausgehen, noch vor allem wenn wahrnehmen, das ja. Wetter schön ist und so. Ja. Ja. Das bringt mich zu der letzten komischen Termin, den wir heute beide noch haben. Ja, wir gehen noch Jonas auf einen geilen Fontenganger. Geburtstag mit Hosenverbot. Ja, der feiert heute Geburtstag, aber er feiert den virtuell. Wieso? Ja, ist doch egal. Ist wahrscheinlich so ein Ja, er hat Verrückungsexperiment. wahrscheinlich, er ist nicht zum Duschen gekommen heute und Ah ja, dachte, gut, komm, dass ja. ihr mich nicht riechen müsst. Ich sehe voll gut aus, riech aber scheiße. Deshalb. Ja. Ja. Und es ist ja auch ein ganz cooles Konzept eigentlich mal. Einfach nur, man kann zu Hause bleiben. Ich habe selbst nur eine Freizeithose an. Eine Ja, ich habe Jogginghose. nur Jeans an. Echt? Okay. Ja, du hast dein Leben halt noch unter Kontrolle. Ich habe mich noch im Griff. Von wem war nochmal dieses Lied wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff? Alles im Lot auf dem Boot? Nee, wieder alles im Griff. Kenne ich nicht. Alles Oh, auf dem sinkenden im Buddha Schiff. auf dem Kutter? Oh, keine Panik auf der Titanic. Nee. Nee, also, Bestimmt mal vielleicht gehört, keine Wolfgang Ahnung. Petri. Ich glaube, es war Wolfgang Petri. Schreibt uns mal bitte in die Kommis, wenn nicht Wolfgang Petri war. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass Wolfgang Petri war. Peter Wolfgangi. Ja. Wolfgang Petri, wie er in der Eifel genannt wurde. Kreiselpit. Ich muss auch aufs Klo. Sollen wir einfach Cool. jetzt mal aufs Klo gehen kurz? Du, da wir ja gleich auf der virtuellen Party sein müssen, können wir uns auch noch nett verabschieden, Ach oder? so, ja, das hätte ich jetzt auf dem Klo gemacht, aber das können wir auch Ja. vorher machen, ja. Okay. Wir können wir vorher, weil ich habe mein Mikro auf einem Ständer stehen. Hat Ständer Und gesagt. deswegen kann ich das mit noch auf, sonst hätten wir uns beide voneinander auf der Toilette auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden können. Aber wir machen das ganz traditionell einfach hier. Heute ohne Pause, doch eine Stunde. War ganz schön, dich auch so zu sprechen, obwohl ich dein Gesicht Ja, vermisse das war sehr während des schön. Biertrinkens mit dir. Ich freue mich Ja. schon, die Folge höre ich mir vielleicht sogar mal an, weil die Qualität über das normale Telefonnetz ist richtig kacke. Ja, Mal gucken. Ich glaube auch, wir reden immer zeitgleich und dann ist wieder eine Minute Stille, weil die Verbindung halt einfach ganz komisch ist und dann noch zwei verschiedene Tonspuren aufgenommen wurden. Aber das Nerd Talk, das hat die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht zu interessieren. Die denken, die sind jetzt eh nicht mehr da, weil sie gedacht haben, was ist das denn für eine beschissene Qualität? Von daher Ja, ist genau, auch das egal. interessiert ja kein Schwein. Ich mag es auf jeden Fall sehr, dich als Podcast-Buddy auch so zu Ja, sehen. ich freue mich auch. Vielleicht auf der Ja. digitalen Party sehen wir uns vielleicht sogar, oder? Da sehen wir uns vielleicht sogar und ich bin zuversichtlich, dass wir uns dann auch nochmal richtig sehen Geil. irgendwann. Aber da ja jetzt nichts passiert, wahrscheinlich dann einfach im April Ja, so face to face. genau. Im April machen wir wieder eine Folge Schaumbart. Genau. Schaumbart. Alles Jo, klar, cool. dann Kids, haltet die Ohren genau, steif, lasst euch nicht bleibt unterkriegen von gesund. Banana Genau. Ja, genau. Banana. und so weiter. Und genau, trinkt kein mexikanisches Bier, weil daran könnte man sich infizieren oder so. Keine Ahnung. Und jetzt bitte hier noch einen Klopapierwitz einfügen. Genau. Und ich glaube, kein Mensch ist traurig, dass Vapiano pleite ist. Also. Ja, außer Herr Vapiano. Außer der Herr Francesco Vapiano Vapiano. und Ingo Zamperoni, aber den treffen wir jetzt irgendwo anders jetzt einfach. Gehen wir in ein anderes Ja. Systemgastro. Wir können ja mal den Food Court im Oh, Königsbau der soll sehr ausprobieren. gut sein. Ja, glaube ich auch. Alles klar, dann treffen wir uns da im April im Food Court. Wir treffen uns, wir machen eine Folge aus dem Food Court. Das ist eine gute Idee. Also, haltet die Ohren steif. Jean-Paulchen und Kreiselpitter wünschen euch eine gute Genau, Zeit. adios. Ciao, ciao. Adios. Tschüss.